Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live4 mit mir, Klaus Vier. Wie ihr möglicherweise hören könnt, ein bisschen erkältet. Mir wurde heute noch gesagt, ich würde klingen wie ein röchelnder Esel. Womöglich am Ende des Tages noch einer aus Wesel. Ich will also wirklich versuchen, mich in den kommenden 3 Stunden hier verbal so ein bisschen zurückzuhalten. Es gibt ja Leute, die der felsenfesten Auffassung sind, wenn man nur einem erkälteten Menschen schon zuhören würde, könnte man sich allein dadurch erkälten. Andere sagen, wenn sie die Olympischen Spiele sehen und Sportler toben durch den Schnee, der ja kein echter Schnee in dem Sinne ist bei frühlingshaften Temperaturen, dann könne das auch so zur selbst eingebildeten Grippe führen. Ich halte von solchen Dingen nichts. Trotzdem hier einfach mal gleich zu Beginn die Anmerkung, es kann das Gold dem Rodler nicht allein gefallen, es gefällt uns allen und deshalb würde ich gerne mit einer Band aus Norwegen hier heute beginnen, die zu Beginn ihres neuen Albums, Rosso heißt das, so mit einer Art von Hymne, von olympischer Melodie, wenn man denn so will, natürlich im Westentaschenformat daherkommt. Ich habe diese Gruppe zuletzt erwischt mit 1-2 Vinyls Ende der 90er Jahre, die ich tierisch gut fand. Das war so die Zeit DFA, LCD Sound System. In diesem Kontext passte das mit Elektronik, Pop mit guten Grooves, mit so leicht düsterem Glam. Und die Rede ist von der Norwegen-Band King Midas, mit der es heute losgeht. Musik aus ihrem neuen Album Rosso. Thank you. touch is taking me away from here. I'm alright with no direction. Yeah, too much. You're making me forget myself. Let's take a ride. 1 Live 4, das ist ein hierzulande noch weithin unbekanntes Duo, davon gehe ich mal ganz fest aus. Aus Australien, Rufus nennen sich die beiden, mit einem wunderschönen verspielten Elektro-Pop-Titel, wenn man so will. Und er hat auch einen Namen natürlich, die Desert Night von Rufus. Hier kommt, das ist schon ein bisschen nach vorne geschaut, in den Anfang des Monats März, der amerikanische Act Tycho. Dahinter steckt Scott Hansen, diesmal mit Verstärkung auf seinem neuen Album Awake. lost and disconnected from the tribe. It's a chemical reaction in disguise. When thoughts become actions, we deny it. And the only time it feels when you're high. It's a fake, a fraction I absorb. And my analog reaction is to stop these eyes from trying to behold a pre-assembled picture made of old. And it wears me out. Wunderbar. Ich mache an dieser Stelle mal einen ganz kleinen Break, nachdem ich hier gerade einen Titel gespielt habe aus dem Debütalbum eines jungen deutschen Musikers, der sich, ohne dabei rot zu werden, schon seit längerer Zeit Helmut nennt, obwohl er natürlich nicht so heißt. Eine Zeit lang ging er gerne auch mal mit dem Gerücht herum, er sei Isländer, machte immer so betont verschüchterte englische Ansagen im Flüsterton. Man konnte ihm das gut glauben, so wie man ihm auch diese Musik wunderbar glauben kann, die er für sein Debütalbum Polymono zusammen mit Marius Bubert von Koma produziert hat. Und da ich sowohl Helmut als auch den Marius kenne und man sich gelegentlich auch mal über den Weg läuft, hörte ich immer mal, die beiden hätten sich unfassbar gefetzt, teilweise während der Studioaufnahmen. Dabei ging es unter anderem um die Länge der Tracks. Der Helmut spielt nämlich gerne mit so Gitarrenloops, die er während eines Live-Konzerts langsam entwickelt, so dass ein Track bei ihm da gut und gerne auch mal 7-8 Minuten dauern kann, wenn das Ganze geschichtet wird, polyrhythmisch wird. Er, der sich sehr für afrikanische Musik interessiert, und Marius Bubert war der Ansicht, wir sollten versuchen, diese Tracks einfach mal auf ihren Kern zu reduzieren, zu kürzen. Und ich muss sagen, das ist großartig gelungen. Auch Helmut singt nicht ganz so verschüchtert wie diejenigen unter euch, die ihn vielleicht mal live gesehen haben, das gewohnt sein mögen. Meine Güte, der Satz kam heile durch. Staune. Nein, das ist ein großartiges Album, Polymono, aus dem ich heute auch noch einen weiteren Titel spielen möchte. Und ich muss auch gestehen, dass ich seit jeher großen Respekt habe vor der Schwedin Nina Persson, die bekannt geworden ist als Sängerin der Cardigans. Diese Gruppe liegt nun schon seit einer ganzen Reihe von Jahren auf Eis. Ich habe diese Frau mal als Interviewgast gehabt in einer vorsinnflutlichen Sendung auf 1Live und fand die sehr stark. Die war sehr kühl, cool, aber nie arrogant, sondern in irgendeiner anderen Liga, die im Bereich von Arroganz anzusiedeln, ein riesiger Fehler wäre. Die ist ziemlich klar, und dass sie mit dem Amerikaner Nathan Larson verheiratet ist, das wusste ich offen gestanden gar nicht, oder es ist mir schlicht und ergreifend entfallen. Er, der mit seiner damaligen Band in den USA, Shudder to Think, so etwas gewissermaßen wie die Blaupause dessen geschaffen hat, was hinterher Emocore war oder wurde. Shudder to Think haben großartige Platten gemacht, und wenn ich das hier höre auf ihrem neuen Soloalbum Animal Heart, dieses Gezirpe, dieses eher ins Atmosphärische gehende Gezirpe, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass da Shudder to Think am Ende vielleicht noch nachwirken könnte. Nina Persson, Animal Heart ist ihr Album, ihr Soloalbum, aus dem ich da eben Musik gespielt habe. Jetzt möchte ich weitermachen, kleiner Rückgriff, und der ist begründet mit der John Spencer Blues Explosion und einem schon Jahre zurückliegenden Titel Mars Arizona in der Version oder remixed von der Crew, die ich zu Beginn der Sendung schon mal so nebenbei erwähnt habe, die DFA Crew. Hier ist die John Spencer Blues Explosion. Come on.

1 Live 4. Ich habe zunächst gespielt, der Titel liegt schon etliche Jahre zurück. Die John Spencer Blues Explosion hatte ich aber auch gesagt, Mars, Arizona. Der Groove, den die DFA Crew dem Titel per Remix zugeordnet hat, der ist mir irgendwie nie aus dem Kopf gegangen und erinnerte mich frappierend an das, was wir hier gerade von Nene Cherry gehört haben. In Sachen Beats pro Minute liegen beide Tracks aber relativ weit auseinander und ich wollte hier keine allzu großen Pitch-Manipulationen vornehmen. Deshalb seht mir einfach nach, dass ich Nene Cherry hier relativ hart in den anderen Titel reingeschlagen habe. Mit ihrer neuen, ihrer aktuellen Single Out of the Black, die auch die Sängerin Robin featured. Einige werden das mit Sicherheit sogar erkannt haben. In wenigen Tagen erscheint nun ein neues Album von Nene Cherry, das heißt Blank Project. Zur Erinnerung, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war sie so etwas wie ein weltumspannender Popstar mit Buffalo Stance, mit Seven Seconds, mit einigen Titeln mehr. Dann ist sie gewissermaßen so völlig von der Bildfläche verschwunden. Man wusste, sie hat Familienleben, sie hat Kinder. Irgendwie hörte ich, sie lebt in Spanien, es ging ihr gut, man musste sich also keine großen Sorgen um sie machen. Ende 2012 kam sie mit einem fulminanten, mit einem radikalen Album zurück im Verbund mit der schwedischen Jazzformation The Thing. Dieses Ding war wirklich schnitt das Fleisch von den Knochen, mega radikal, reduziert das Ganze mit schreiendem Saxophon, Bass und Schlagzeug und ihrer Stimme. Das Ding, ich hab's möglicherweise auch an anderer Stelle schon erzählt, wurde remixed, dieses Album mit The Thing. Und ich spekuliere jetzt einfach mal, dass bei dieser Gelegenheit Nene Cherry ihren jetzigen Produzenten gewissermaßen in die Arme gelaufen ist, Fortet nämlich, und dem Brüderduo Rocket Number 9, die auf diesem neuen Album, aus dem ich dann im Verlauf dieser Sendung noch einen weiteren Titel spielen möchte, im Grunde nichts anderes tun, als Drums zu produzieren, Beats, die sehr knarzig, sehr überdreht, verzerrt daherkommen und abgesehen von einigen wirklich wenigen Strings, im Grunde nichts weiter hinzufügen als die Stimme von Nene Cherry. Und komme jetzt niemand und sage, sie habe eine überragende, eine wandlungsfähige Stimme. Hat sie nicht und will sie auch gar nicht haben. Sie bewegt sich weitgehend, wenn ich das richtig beobachte, in einer Oktave, ist total bei sich und lässt ihre Stimme überhaupt nicht dicker oder größer oder sonst was machen, sondern die ist total natürlich, überhaupt nicht mit irgendwelchen Effekten behandelt und daraus entsteht ein unfassbarer Reiz. Ich finde dieses Album einfach nur großartig. Aber vielleicht stoppe ich einfach mal an dieser Stelle. Wir werden sie, wie gesagt, im Laufe dieser Nacht noch einmal hören mit Musik aus ihrem Blank Project Album, das offiziell am 28. Februar erscheint. Hier geht's weiter mit dem London-Duo Colo und einem Titel aus dem Album der beiden You Are. Thank you. she'll fall for. It's lost and gone and wrong. I follow the trace of your eye, the tearing. Tearing him apart, tearing him apart. The sparks go around and collide. All around the skies, all around the skies, all around the skies. I want to. Bevor ich hier weitermache mit Musik, erlaubt noch zwei, drei Sätze zu den Titeln, die wir da eben gehört haben. Meine Güte, wie war ich hier noch angefangen, so gegen 22 Uhr? Es kann das Gold dem Rodler nicht allein gefallen. Nein, es gehört uns allen. So in dieser Art. Ich möchte hier weiter für Gold gehen, natürlich kleinformatig. Also nie missverstehen. Werde mich doch hier nicht mit Rotland Bob, also nee, das ist eine andere Liga. Da bleibe ich, lasse ich die Hände von voll. Ich fische heute so ein bisschen am Rande, zumindest was die Herkunft der Künstler, der Interpreten betrifft. Das sind Länder, die jetzt nicht unbedingt einem zuerst in den Kopf kommen, wenn man an Popmusik denkt. Allein die letzten beiden Titel würde ich gerne nachfragen. Ich habe in 2013 mehrfach einige polnische Vertreter getroffen der polnischen Musikszene, nette Leute, die dort in Polen für Kulturbüros arbeiten, die versuchen, Popmusik, polnische Musik, elektronische Musik auch außerhalb von Polen bekannt zu machen. Da war einer bei, der hatte mir versprochen, ich schicke dir Kontakte, ich schicke dir Kartons mit Platten, du kriegst halb Polen. Und nichts kam. Im Herbst traf ich ihn dann zufällig wieder in Hamburg und ging zu ihm hin, baute mich vor ihm auf und war total sauer auf ihn. Zu dem Zeitpunkt kannte ich auch noch seinen Namen auswendig, den Vornamen. Inzwischen ist er mir natürlich entfallen. Hab gesagt, du wolltest mir alles schicken, wolltest mir halb Polen schicken. Nichts ist gekommen. Es war ihm richtig peinlich und er sagte also, morgen, wenn wir uns hier treffen, dann bringe ich dir erstmal uralten polnischen Jazz aus den 60er Jahren mit. Ich sag, super, schwamm drüber, alles vergessen. Wer kam am nächsten Morgen? Ich. Wer kam nicht? Er. Aber jetzt kam was, vor kurzem eine ganze Reihe interessanter Platten und die beste habe ich eben gespielt. Die kommt von einem Mann namens Tobias Bilinski. Der ist famos, großartig, hat bereits im September des letzten Jahres als Cold Air, so sein Artistname, das Album Husblad veröffentlicht, das im Wesentlichen im Grunde ein Folk-Pop-Album ist, bei dem er aber immer wieder hergeht und, was heißt schon, aber das machen andere ja auch, großartige Bläsersätze inszeniert innerhalb seiner Tracks. Er hat auch ein Mixtape fabriziert vor einiger Zeit, da tauchten dann Leute wie Bon Iver auf oder auch Sufjan Stevens, die man hier durchaus zumindest als weitläufige Einflüsse gelten lassen kann. Ein wunderbares Album, sehr anmutig, wirklich ans Herz gehend, von Tobias Bilinski, wie er bürgerlich heißt. Husblad heißt dieses Album, aus dem ich eben Musik gespielt habe, von ihm, der sich Cold Air nennt. Und abgeschlossen das Ganze dann mit einer Gruppe, die ich auf dem Eurosonic Festival in Groningen gesehen und ausgesprochen geschätzt habe. Ihr Debütalbum ist jetzt erschienen. Die Rede ist von der griechisch-britischen Band Electric Litten, die sich zumindest teilweise von Alan Parsons hat produzieren lassen, anlässlich ihres neuen Albums mit dem Titel Enduring Days, You Will Overcome, aus dem ich dann eben noch einen Titel gespielt habe. So viel mal der hoffentlich nicht zu vielen Worte. Ich möchte weitermachen mit einem Mann, den ich zuletzt schon spielte. Mineo nennt er sich. Tom Dinsdale heißt er bürgerlich und seine früheren Aktivitäten lösen bei mir sehr, sehr positive Reize aus. Betreffen sie doch nicht zuletzt die britische Garage-Electronic-Indie-Band Audio Bullies, an die sich vielleicht der ein oder andere noch erinnern wird. Dort war Tom Dinsdale ehemals nämlich Mitglied. Jetzt ist er Mineo. Es gibt eine neue 12er von ihm, mit der geht's los. Julia EP, so heißt die. Trying to make it happen, trying to not just, it is, I feel awkward saying fame, because in this era now it's like you don't really want to, who wants to be famous? But it was really very specifically about making it happen. In this era now it's like, and who wants to be in this era now it's like. We'll be right back.

Im Zeichen des Bass Wobble, Ladies and Gentlemen, hören wir hier das London-Duo Mounter and Miffy mit einem Titel aus der Temper EP. Davor habe ich einen Typen mit dem hochinteressanten Namen Feedback Junkie gespielt. Sein Beitrag Sidewinder findet sich auf einer Compilation, die ich letztens hier schon mit großer Begeisterung da mit einem Beitrag von LB gespielt habe. London oder UK House, neueren Datums, neuerer Machart, Another Planet Volume 3. So heißt diese Compilation. Und davor hatten wir Mineo alias Tom Dinsdale mit etwas schrägem Humor. Diese EP von ihm soll offensichtlich Julia heißen, ist aber so unfassbar geschrieben, dass man 12-mal draufschauen muss, um es dann endlich zu kapieren. Julia EP. titties on the bureau. One nipple, a volcano on fire. The other nipple, baking soda. Put it out. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich einige Titel in einer Linie spiele, die im Grunde relativ minimal ausgefallen sind und davon, so hoffe ich zumindest, profitieren, dass sie sehr prägnante Rhythmen haben, nach vorne gearbeitet. Ich will noch einen Titel anhängen. Dieser, wie der gerade gehörte, aus einem Album, das ich unheimlich schätze. Man kann es super jeden einzelnen Track so in einer Linie hören. Es kommt aus Berlin von dem Duo Bass. Dahinter steckt Tom Thiel, ehemals Sun Electric, und Daniel Meteo, der ein wunderbares Label betreibt. Meteo Sound heißt es. Bei Shit Katapult die Hände mit im Spiel hat. Zwei Figuren, also die schon lange mitmischen und die hier gewissermaßen auf ihrem neuen Album Eagles weitgehend Hip-Hop, Abstract, Downbeat in Dub-Männer gewissermaßen praktizieren, mit Ausnahme vielleicht dieses Tracks hier. dieser Stelle mache ich mal einen kleinen Break. Wir haben zwei Titel gehört aus dem neuen Album des Berliner Duos Bass, Tom Thiel und Daniel Meteo. Ich finde das ganz großartig, mit ruhiger Hand gewissermaßen produziert die Tracks mit so merkwürdigen elektronischen Schlieren, die hier und da immer mal ins Spiel gebracht werden. Es ist nie überladen und tuckert, kann man fast schon sagen. Unheimlich clever und smart vor sich hin. Vor Bass habe ich gespielt, jeder von euch kennt das, egal wie alt ihr, egal wie alt wir sind. Es gibt so bestimmte Abschnitte im Leben, da tauchen Alben auf, mit denen verwächst Mann oder Frau so stark, dass man auch Jahrzehnte später im Grunde noch jede einzelne Note, jeden Ton im Schlaf herbeten kann. Bei mir ist das dieses Tago Mago Album der Gruppe Can, dass ich insbesondere natürlich auch von den Rhythmen her, die Jackie Liebezeit spielt, völlig intus habe. Und da ich zuvor einen Titel aus dem neuen Album der amerikanischen Formation Shoo Shoo gespielt hatte, fiel mir dann spätestens beim zweiten Hören auf, das ist ja fast lupenrein, ein Jackie Liebezeit Groove von den alten Can hier gewissermaßen in den Titel hinein produziert. Und deshalb habe ich beide Tracks einfach mal hintereinander gespielt. Auch dieses Shoo Shoo Album ist so etwas wie ein echter Grower. Es gefällt mir eigentlich immer besser, nachdem ich es in den ersten Tagen, nachdem es erschienen war, so eher mit spitzen Fingern anfasste. Es erinnert mich bildlich gesehen an so etwas wie einen glühenden Draht. Da ist nicht viel drumrum, da ist nur dieser Draht, und zudem ist man noch aufgerufen, dieses Ding bloß nicht anzufassen. Es kann verdammt wehtun, man kann es wirklich nur betrachten und irgendwie bewundern. Angel Guts Red Classroom, ein Album mit sehr minimalen Tracks, Shoo Shoo. Was habe ich denn noch gespielt? Einen Titel trage ich gerne nach. Der stammte vom Briten Ashworth, Searching for Heihachi. Möglicherweise habe ich den sogar schon gespielt. Ein Track aus seiner EP. Damit es hier nicht ausufert mit meinem Wortschwall, mache ich jetzt einfach mal weiter mit einer Frau aus Kanada und einem Track ihrer 5-Titel-EP I Killed Sarah V. Die Frau heißt Lowell, ist eine sehr interessante Person, die mit vielen prominenten Musikern auch aus dem Aha-Umfeld in London zusammengearbeitet hat, um dann schlussendlich zu beschließen, so richtig gefällt es mir nicht, ich mache es ganz alleine. Herausgekommen ist eine EP, an der sie sich oder auf der sie sich mit feministischen Dingen beschäftigt, mit Geschlechtsidentitäten, und das Ganze sehr lebhaft, sehr tanzbar und sehr poppig formuliert. Wir hören mal, hier ist Lowell. Oh, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Wenn ich das hier richtig sehe, habe ich einen falschen Titel eingefahren. Ich würde mal sagen, wir versuchen es mal mit dem hier. Genau. Sorry. Would you give me a beat? When you come tear my white skin apart. Time to go digging the child. And tonight is the night, and tonight is so light. Dance, gerade die Dänin Mö gehört. Hier kommt Lovely Boy George. Somewhere out there, somewhere under that horizon, we'll choose to follow. My stomp is under shining, but I'm stuck in. ship on this island. Hustling and grinding. Struggling is nothing, just as long as we're surviving. I've been following the lightning, watching for a sign. I lost it every night and woke up every morning trying to find it. My goodness in the sky, constantly dropping from a height. If you ever hit the bottom, show me how to fly. I took the bottle from the ocean, put the poem on the kite. Now it's floating up, I hope you read it right. I'm trying to catch a diamond falling from beneath. It's like I caught a tiny glimpse, now I want all of it for me. And I ain't normally the greedy type. I just wanna reach the ceiling, but I get this feeling you could leave me blind. Such a suspicious mind. They say the proof is in the pudding. Well, I'm trying to find the truth within the pie. Who are you to lead me in the wrong direction? I'm trapped in with the devil down in hell while you're with Jesus up in heaven. And I'm begging for a blessing. Am I ever gonna get it? When I see a shooting star, it's usually aiming where my head is. But I face the consequences. If I was lost in space, the aliens would probably wanna rob me, cause I'm rocking shades. I tell them how I'm searching for the one that got away. And I don't wanna watch the clouds until I'm old and gray. Show me the way, and maybe we could both escape. Until that day, I hope and pray below the solar rays. Bereits Ende Januar erschien das neue Boy George Album This Is What I Do, welches ich hier in digitaler Form vor mir habe, was ich deshalb erwähne, weil ich liebend gerne sagen will, würde, welche UK Rap Crew da Boy George unterstützt im gerade gehörten großartigen Dancehall-Titel. Aber ich habe auf die Schnelle, um ehrlich zu sein, keinen Hinweis auf die fragliche Crew bekommen und muss das nochmal in Ruhe recherchieren. Bleiben wir einfach bei Boy George, gleich die Infos. Und bis dahin ein Track aus dem neuen KTB-Album. Hier ist der Titel, zuletzt schon namentlich erwähnt, Aliyah. Bis gleich. He only plays for you. He likes to watch the way you move. And I can see it on his face. Desire burning like a furnace. Aliyah, please don't hate my man. Although you know that you can. I never met a boy so true. But there's just something that you do. 1 Live 4. So, ich denke, ich kann langsam weitermachen hier mit 1 Live 4 und ich möchte das tun vielleicht auf etwas ungewöhnliche Art und Weise. Aber was heißt das schon? Ich muss gestehen, wenn ich zu Beginn der Sendung, hatte ich das gesagt, so ein bisschen erkältet bin, Grippe, dann tun es auch schon mal etwas kürzere, enger Songwriter-mäßig gefasste Titel. Und die Zeit, die man dann spart, verbringt man mit blöder Dichterei. Es will das Gold allein dem Rotler nicht gefallen. Nein, es gehört uns allen. Jetzt möchte ich hier weitermachen mit einem Mann, den ich noch von seiner Zeit mit Smokeblow her kenne. Ich war überrascht, das sind coole, leicht düster, rockende Rocksongs, ja, von Eric Cohn, so heißt er. Nostalgie für die Zukunft. Kosmonaut ist ein Titel, der mir besonders gut gefällt. Den spiele ich hier jetzt zunächst mal. silly lads. Reptiles in my face, shouting over my voice. Their cold blood is catching, so I need another choice. Reptiles, reptiles, reptiles, all around. Listen, pal, it's a one-way conversation. Listen, listen, pal, it takes all songs. Reptiles, reptiles, all around. Reptiles, reptiles, I am the pound. They say they're ambitious, but I've got my retort. Listen, listen, ganz kurz, The No Twist. Unfassbares Album. Something wrong. This don't be long. Water's coming in, water's coming in. House will fall. Paper wall. I know you're strong. Are you coming in? Are you coming in? Lift us up, lift us up. way. Why couldn't it have lasted just one more day? Ain't got nobody to call me baby anymore. No one since my baby walked out the door. Ain't got nobody to call me baby anymore. No one to hold me like you did before. Ain't got nobody. Ich mache hier einen ganz kleinen Break. Vor etwa 4 Wochen, als ich restlos zerstört zurückgekommen war vom Eurosonic Festival aus Groningen, habe ich nach meiner Erinnerung diese Nummer schon einmal gespielt, möglicherweise mit einem Vermerk, den ich auch hier gerne tätigen würde. Doppelpunkt, und es war Sommer. Diese Formation, 4 Leute, 3 Schwestern und ein DJ. Sie kommt aus Island, nennt sich Sissy Eye und hat bis zum heutigen Tage nur wirklich diesen einen Track offiziell released, den ich hier gerade gespielt habe, den sie mir netterweise zur Verfügung stellten. Die Sissy Eye, Ain't Got Nobody, einer der besten House-Tracks, die ich in den letzten Wochen gehört habe und deshalb gerne an dieser Stelle nochmal spielen würde. Ich würde mir total wünschen, diesem Quartett nochmal zu begegnen im Sommer, vielleicht auf irgendeinem Festival. Die 3 Schwestern, sehr unterkühlt, so coole Dance-Steps, nichts Übertriebenes, stehen sie da und bewegen sich und schleudern ihre im Grunde sehr sparsamen Vokalfetzen so in die Mikrofone. Das ist auch optisch, das kommt ausgesprochen gut daher, Sissy Eye. Ich will ganz kurz versuchen, was ich zu beschreiben, was ich noch gespielt habe. Nach Eric Cohn, der mich natürlich an so Gruppen wie die Sisters of Mercy oder auch Typo Negativ erinnert. Ich muss immer dran denken, ich bin ja damals tatsächlich mal eine längere Strecke mit Peter Steele von Typo Negativ ganz eng an eng im Wagen gefahren in einem PKW, wo wir damals unser Interview gemacht haben. War irgendwie eine eigenartige Begegnung, die ich nie vergessen werde, aber die ich eher im positiven Bereich, das muss ich gestehen, ansiedeln würde. Eric Cohen, danach habe ich eine Band gespielt, die mich so ein bisschen an Injury and the Blockheads erinnert, mit so einem hämmernden Groove, Velvet Underground-mäßig, diese Gruppe. So ein verrücktes Album kannst du im Grunde nur am Anfang deiner Karriere machen. Das ist ein Stil-Mischmasch, der es in sich hat. Diese Band heißt Jacques Caramac and the Sweet Generation. Sie setzt sich zusammen aus französischen, schottischen und bolivianischen Musikern. Ihr Kopf ist natürlich Jacques Caramac. Und das Album, aus dem ich Musik gespielt habe, The Highs and Lows of Jacques Caramac and the Sweet Generation. Danach kam das neue Album von The No Twist, das heißt Close to the Glass. Und ich habe, glaube ich, in der langen Geschichte dieser Band noch kein Album gehört, das so zupackt, so fokussiert ist, das von Moll gewissermaßen in Dur schwenkt. Das merkt man nicht zuletzt auch an dem Gesang von Markus Acher, der kräftiger wirkt. Alles wirkt, als hätte die Band sich von irgendetwas befreit. Wobei ich natürlich einschränken möchte, dass die Vorgängeralben jetzt nicht klangen, als würden da irgendwelche Lasten auf den Schultern der Gruppe sich befinden. Aber ich bin hin und weg von diesem Album. Für mich ganz persönlich ist das ein tolles Album, Close to the Glass, das in dieser Woche erscheint. The No Twist. Dann, weil's passte, älterer Titel von Stereolab aus ihrem Mars Audiac Quintet betitelten Album Back in the 90s. Und danach habe ich hier Sissy Eye gespielt. Mache weiter hier mit dieser Musik. Kommt ein bisschen spooky, das ändert sich aber gleich. Psych Dance könnte man das betiteln, was uns CEO aus Schweden jetzt bringt. Dahinter steckt Erik Berglund und sein, ich sag mal, Mini-Album Wonderland unter CEO veröffentlicht. Gutes Werk. Just bring your freedom, pass me by. See you on the only road we ever went down. Every time you seem to catch my eye, following the path down the gold dust highway, down where we never got to stand, down where the rivers tie the oceans to your hand. Here come you, calm me down like gold. Oh, that was a moment in time. There you go with your heart so cold. Was that just a moment in time? Now and then I see you in my dreams, color in the morning like the gold dust seams. Oh, traveling through all the in-between, threading needles through the stars with the strongest arrows, spinning through the dark suburban sky, down where the rivers meet the oceans when you die. Here come you, calm me down my gold. Oh, that was a moment in time. There you go with your heart so cold. Was that just a moment in time? If only I still saw you every day, pulling my horizons down the gold dust highway. I've seen you in every single way, naked as the night, broken down in state. Oh, down where we never got to stand, out on the rivers where the heavens took your hand. Am Freitag erscheint das Debütalbum der Champs. Dahinter stecken Michael und David Champion von der Isle of Wight zusammen mit ihrer Band. Es heißt Down Like Gold. Es ist natürlich wunderbar geraten, nicht zuletzt deshalb, weil nahezu alle Tracks, die bisher auf einer EP oder als Singles vorab veröffentlicht wurden, sich auf diesem Album befinden. Die einzige Kritik vielleicht meinerseits: es ist ein bisschen zu kurz geraten mit seinen 10 Titeln. Zwei Tracks mehr hätte ich mir gewünscht, in denen die Band sich vielleicht nochmal so richtig austobt. Egal. Wer von euch sich für das Haldern Festival 2014 interessiert, sollte sich so bald wie möglich oder wann immer es auch möglich sein wird um Tickets kümmern, denn zu den ersten 3-4 bestätigten Bands, das wollte ich doch noch loswerden, gehören eben auch die Champs. I wish that I could find somebody perfect like you. everything we want. Wunderschöner Titel, wie ich finde, ist das. Der kommt aus den... Oh, pardon. Manchmal passiert es mir doch, dass ich, was ich nur total ungern im Grunde tue, versehentlich mit Gesangsmelodien kollidiere, hier gleich zweimal. Sorry an Rico Shi, hoffentlich richtig gesprochen, ein Duo, Nico Gibler und Jake Patrick sind die beiden aus den USA, die Perfect Like You jetzt veröffentlichen auf dem Pampa-Label von DJ Kotze, der ja sowieso eine Politik betreibt, eine Balance zwischen letztlich psychedelischer Popmusik und warmen, hausigen Beats, genauso wie wir das hier gehört haben und wie das auch auf seinem letztjährigen Album sehr gut nachzuhören war. Rico Shi, Perfect Like You, der Titel, den ich hier gespielt habe. Neu, 12er. Hier kommt ein, wie bereits angekündigt, weiterer Titel aus dem neuen Album von Nene Cherry. Takes too long. Nene Cherry, ihr Album erscheint am 28. Februar und heißt Blank Project. Produziert worden ist es von Fortet und meines Wissens nach von dem Brüderduo Rocket Number 9. Mit Tracks besetzt, die nicht diese Akkordreihen haben, auf denen sie mit ihrer Stimme entlang balancieren könnte, um da zu schlüssigen Melodien fast schon automatisch geführt zu werden oder sich selber zu führen. Nein, sie muss alles aus sich selbst heraus gewissermaßen kreieren. Und sollte sie Lust haben, demnächst ein weiteres Album dieser Machart zu produzieren, so könnte sie es am Ende auch mit der amerikanischen Band Shellac und ihrem Kopf Steve Albini tun. Die arbeiten im Grunde gar nicht unähnlich. Das war jetzt überhaupt nicht spöttisch gemeint, sondern der Vergleich, der ist mir gerade so durch den Kopf geschossen, als ich zum wiederholten Mal, aber eben über die Top-Anlage dieses Senders den Titel gehört habe von Nene Cherry. Well, welcome to the desert. It's becoming increasingly more expensive. Used to be much cheaper to find a love. Play guitar and reiterate. To embrace the heat or just hibernate. A little tinfoil on the windows works just great. I'm coming from a long line of coincidence. I'm a vortex in at heart. I can't even give you one, for instance. But vortexes as my heart. Staying at the Congress Hotel, about a mile from the no-tell motel. Then our universes centered. I live there like a renter. Assembles us with haywire. Lost the top floor up in fire. The clocks are stuck in rewind. Living on Tucson time. I come from a long line of coincidence. I'm a vortexan at heart. I can't even give you one, for instance. Can't even give you one, for instance. on fire, clap and chop hands. We praise the old ways, trade and slaves and for cold blades. Listen to their sound. Ein wunderschönes, ein leichtes Album, Polymono heißt es, von Helmut, aus dem ich heute zwei Titel gespielt habe. Davor Howie Gelb, der sich anschickt, wieder für eine Reihe von Konzerten nach Deutschland zu kommen, im Gepäck gewissermaßen sein aktuelles Album aus dem letzten Jahr, Soloalbum The Coincidentalist, so heißt es. Und an Musikern schleppt er natürlich auch einige mit, darunter Steve Shelley in Klammern Sonic Youth am Schlagzeug. Es gibt zwei Daten, die im Sektor laufen. Am 27. Februar im Forum in Bielefeld, Howie Gelb. Eine Woche später, am 4. März, im Zack in Düsseldorf. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir und euch verabschieden, mich bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe und Gute wünschen für die Woche. Bleibt gesund, friedlich. Möge das Leben um euch herum sich gestalten und wenn ihr Lust habt, seid auch wieder dabei am nächsten Sonntag. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman. I wanna steal, I wanna steal my mind. And I want a chance, I want a chance, I want another chance. To distill, to distill their time. And I wanna write, I wanna write, I wanna write to someone so true. I wanna wake, I wanna wake, I wanna wake from hot dreams of you. Ah, hot dreams. I wanna rise, I wanna rise. lives up beside you. I want to be, I want to be, I want to be a champion in your eyes.